Und noch eine andere, Huld, die ihr liebt, wird euch gewährt, Hilfe von Allah und ein naher Sieg. Und so verkünde diese frohe Botschaft den Gläubigen.